WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Ihr könnt sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt oder mit mir diskutieren wollt oder vielleicht auch mit mir streiten wollt, wie auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns kostenfrei oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Ralf. Ralf ist 47. Hallo Ralf. Hallo Domian. Ich verstehe dich sehr gut und ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, vor allem, dass ich so schnell durchgekommen bin. Das ist hochaktuell. Du bist die Instanz, Domian. Erzähl, um was geht es? Also, es geht um meine Freundin und mich. Wenn ich das mal so kurz anfange, da weißt du ja eigentlich schon alles. Aber es ist Folgendes, also nochmal zurückgespult. Ich habe übers Internet, neu.de, eine Frau kennengelernt. Mhm. Im Februar haben wir uns das erste Mal gesehen. In diesem Jahr? In diesem Jahr, ja, genau. Ja. So. Wir haben uns einander verliebt oder ich war total begeistert und sie hat auch gefunkt. Wir haben uns oft gesehen, haben festgestellt, dass wir irgendwie so eine Tiefe haben und so eine Nähe spüren und ich war richtig begeistert. Ich muss sagen, ich bin noch verheiratet, aber werde jetzt geschieden. Ich habe auch einen kleinen Sohn und bin anderthalb Jahre getrennt. Dann habe ich sie halt kennengelernt. Und zufälligerweise wohnt ja auch irgendwie in der Gegend? Ja, sie wohnt in der Nähe von Köln, ich wohne in Bochum. Ja gut, das geht ja. Es geht. So, da konnten wir uns halt sehen, am Wochenende immer und an meiner Woche. So, und dann so nach 3 Wochen merkte ich irgendwie, es wurde auch irgendwie immer so komischer. Sie hat wie gesagt, was sie arbeitet. Also ich bin Architekt und so und habe auch ein Büro und sie hat nie gesagt, was sie so macht halt. Und ich merkte, irgendwas stimmte nicht. Und dann irgendwann hat sie dann mich immer weiter gebohrt und so. Und irgendwann hat sie mir dann eines Abends dann nach massivem Druck vielleicht gesagt, dass sie eine Prostituierte ist, dass sie in einem Massageladen arbeitet. Ja, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so heftig, irgendwie, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also sie hat so geregelte Arbeitszeiten. Also Massage, so in einem Erotik-Massage. Ja, genau. Es ist Thai-Massage mit sogenannten Happy End. Happy End heißt, die Damen. Ja, Geschlechtsverkehr, Oral. Ach, Geschlechtsverkehr EV, auch. OV, ne? Also alles, das ganze Programm. Ja. Ich dachte jetzt nur mit der Hand irgendwie. Nee. Ein bisschen Spaß. Nö. Also das ganze Programm. Okay, also Prostituierte. Eine massierende Prostituierte. Ja, ist ja so, ja. Mhm. Gut. So, jetzt, du, im ersten Moment, als sie das sagte, wie war dein Gefühl und deine Reaktion? Ich dachte, scheiße. Irgendwie Gott ist doch ein Arsch. Warum? Das war aber nicht nett, dass du das. Hast du das so der Frau gegenüber gesagt? Nein. Du hast mich gefragt, was ich gedacht habe. Ja, ich dachte, du hättest es so. Gut, ich sag jetzt auch, ich war nach meiner Ehe, oder sagen wir mal, in den Endphasen war ich auch öfter im Puff. Es ist bequem und so weiter. Mhm. Aber es ist ja keine Lösung irgendwie. Also ich suche schon die Liebe. Ne? Ja, aber sie offensichtlich doch auch. Sie auch, ja sie klar. Auch. Sie sagte ganz deutlich, ich suche die Liebe, ich suche eine Beziehung und so weiter. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, ja klar, dann bleibst du doch dran, es ist doch kein Hindernis. Ja. Aber trotzdem, so, das hat mich natürlich gequält, ja. Es war natürlich toll, dass sie nur den tagsüber arbeitet und nicht irgendwie ständig unterwegs ist und was weiß ich. Das hat mich gequält. Nochmal die Frage, du hast gerade gesagt, was du gedacht hast, als sie das gesagt hat. Was hast du ihr denn erwidert, als sie das Geständnis gemacht hat? Ja, ich habe jetzt erzählt, dass sie mal vergewaltigt wurde, dann habe ich irgendwie auch Verständnis für gehabt und so weiter. Also freundlich reagiert. Ja, natürlich. Mhm. Also ich habe nicht geheult, ich habe nicht geschimpft, war nicht wütend. Ja. Ich habe das mit Fassung geahnt. Und Gott sei Dank war ich vorher im Puff, ja, dass ich irgendwie Verständnis dafür haben konnte und dann bin ich total geschockt. Wie lange macht sie das denn schon? Ja, schon sehr lange. Also mit Unterbrechungen 10, 15 Jahre. Ja. Aber wir müssen uns jetzt ein bisschen beschleunigen, wir müssen jetzt zum Thema kommen. Ja, aber noch kurz. Also danach, okay, es hat mich immer gequält. Okay. Das hat mich natürlich auch irgendwie Kurzschlussreaktionen. Ja. Dann habe ich mit Frauen geschattet, die ich vorher kennengelernt habe. Das hat sie total geschockt, weil es war gut, auf einmal eifersüchtig, misstrauisch. Du willst eine andere? Sag ich, nein, ich will doch nur dich. Mhm. So, dann hat sie mir einmal aus dem Hotel, wo sie war, sie macht dann auch noch, hatte noch so Stammgäste, hat sie mir einmal irgendwie zwischendurch eine Nachricht geschrieben, ich bin gleich fertig. Und dann habe ich so ein Bild gehabt, Kopfkino, kannst du dir vorstellen? Ich stelle mir gerade alles vor, genau. Ja, dann bin ich in den Puff gegangen und dann... Wie? Du bist dann in ein Bordell gegangen? Ja, genau. Aber nicht zu ihr? Nein, nicht zu ihr, zu jemand anderen. Ja, warum? Und ja, weil, weiß ich nicht, weil ich auf einmal so eine Distanz spürte. Mhm. Ich mag, deine Reaktion auf diese Information, dass sie das macht, ist diffus und du bist konfus. Was ist der Stand der Dinge heute jetzt? Wie ist eure Beziehung? Jetzt. Jetzt. Heute. Ja, es war dann weiter. Jetzt, das ist jetzt ganz aktuell am Wochenende. Dann hat sie, was hatten wir so Sex? Und dann sagte sie, du riechst so komisch. Und dann dachte ich irgendwie, da habe ich auch gesagt, ja, das brennt ja auch. Und da habe ich jetzt so einen Pilz. So, Penispilz, Scheidenpilz, das gibt's ja öfter. Hast du? Hab ich, auch. Mhm. Von mir oder ich von ihr, ja, okay. Lässt sich nicht klären. Mhm. Auf jeden Fall, dann ging bei ihr die Sicherung durch. Sagte, du gehst ständig irgendwo anders hin, du willst nicht mich nicht, sondern du bist einfach wie alle anderen und so weiter. Und das stimmte überhaupt nicht. Ich war nirgendwo mehr danach. Das habe ich ihr auch erzählt. Aber du warst einmal im Bordell, was du mir gerade gesagt hast. Ja, zweimal. Zweimal, okay. Zweimal. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Liebst du diese Frau? Ja. So. Kannst du dir, versuchen wir mal, ihren Job zur Seite zu legen. Ja. Sofern man das kann. Könntest du dir mit ihr als Mensch, so wie du sie bisher kennengelernt hast, kannst du dir eine Zukunft mit ihr vorstellen? Ja, ich würde sie auch heiraten. Würde sie, aber ich muss sie natürlich auch kennenlernen erstmal. Würde sie für dich ihren Job aufgeben? Ja, wenn ich sie heirate und ihr 3.000 Euro im Monat gebe. Ach so. Das hat sie gesagt, ganz knallhart hat sie mir das einmal gesagt. Also entweder 3.000 Euro oder vergiss es. So, und da habe ich mich total erpresst gefühlt. Und da habe ich das auch einmal, dann wieder, bin ich wieder ins Internet gegangen, hat sie gesagt, du bist hier. Ja, also die hat einfach sehr wenig Vertrauen, hat aber ihre Ansprüche. Sag mir mal, wie alt die Schöne ist. Die Schöne ist 39, obwohl sie sich als 37 ausgegeben hatte. Aber sie ist schon eine Treue, das muss man einfach sagen. Okay, wir halten jetzt mal fest. Sie ist ein bisschen blasiert einfach. Sie hat hohe Ansprüche und will alles, sieht nur die Liebe und will den Traumprinzen, der sie erlöst. Und sie muss einfach mal verstehen, ja, du musst auch mal mit ihr reden, dass ich sie erstmal kennenlernen muss und dass sie auch mal einen Schritt gehen. Also, ich habe ja auch gesagt, guck mal, vielleicht machst du einen anderen Job oder so. Ja. Nein, mache ich nicht. Entweder das oder gar nichts. Mhm. Ich will auf Händen getragen werden. Und ich rufe den Retter. Und ich sage irgendwie, ich kann doch hier nicht gegen deine Feier anstinken. Das lasse ich mir nicht bieten. Also es geht dir schon gegen den Strich, wenn du dir vorstellst, was sie gerade macht, wenn sie arbeitet. Ja, natürlich, aber ihr auch. Sie will das ja auch nicht ewig machen. Sie findet das auch scheiße und sie sucht auch die Liebe, wie ich auch. Ja gut, so, aber sie antwortet dir... Moment, langsam. Aber sie antwortet dir, wenn, dann heiraten und 3.000 Euro. Das ist schon starker Tobak, finde ich, so eine Antwort. Ja, allerdings, ja. Finde ich schon. Und ja. Ich sage dir, ich kann dir das ja nur ganz, ganz privat sagen, ich könnte damit nicht leben, wenn meine Freundin diesem Job nachginge. Natürlich nicht. So, obwohl es sicher viele Prostituierte gibt, die verheiratet sind und ich will darüber nicht urteilen, sowas gibt es. Das will sie auch nicht. Da sind wir uns auch einig. Also wir haben ja die gleichen Ideale irgendwie. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Ja, weiß ich nicht. Also wegen diesem scheiß Pilz sagt sie irgendwie, du bist wie alle Männer und ich kann dir nicht mehr vertrauen und entweder hättest du direkt den Beschluss machen sollen oder hättest du mich direkt da rausholen sollen. Da habe ich gesagt, klingt alles komisch. Spinnst du? Wie soll ich das denn machen? Ich kenne dich doch gar nicht. Klingt komisch. Mal kennenlernen. Aber ihr seid aber nur Ansprüche. Ihr seid noch zusammen. Ich würde mal sagen, von meiner Seite ja. Und sie hört auch zu, ja. Ja. Also, Also Ralf, ich habe kein gutes Gefühl bei der ganzen Angelegenheit mit euch beiden. Ich habe das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Warum? Ja, weil du hast Widerstände, sie hat Widerstände, sie hat bestimmte Vorstellungen, die du so nicht erfüllen möchtest. Dir geht das Ganze gegen den Strich. Wenn es überhaupt eine Zukunft hat, dann lasst euch doch noch ein bisschen Zeit und beschnuppert euch und versucht euch noch mehr anzunehmen. Es ist ja alles noch sehr frisch, es war gerade erst Februar. Klar, so, dann lasst doch, dass ich sie befreien soll. Ich bin nicht ein Superman oder was? Ja, eben. Also auch dieser Satz mit den 3.000 Euro und so, das würde mich schon zurückschrecken. Ja, allerdings. Und also, trotzdem bin ich dabei geblieben. Ne? Das war, ganz früh war das. Und das finde ich also erst suspekt. Aber ihre Gefühle sind schon sehr, also ich habe sie auch, es hat sie sehr, sehr gekränkt und sehr mitgenommen, als ich da geschattet habe, obwohl es ist eine Lappalie. Und sie hat einfach kein Vertrauen. Ja gut, du hast das Vertrauen jetzt auch schon gebrochen. Das ist ja das gebe ich ja auch gerne zu. Aber Ralf, ich auch Grund, du sagst ja selber, du könntest nicht damit leben können. Nein, ich könnte damit auch nicht leben. Und es muss ein gutes, harmonisches Miteinander wachsen. So wie du mir das erzählst, klingt mir das alles zu verkantet und zu verspannt alles. Sie stellt Forderungen, dir geht's gegen den Strich. Versucht es doch noch ein, zwei Monate und ich glaube, dann wird sich die Sache von alleine auflösen oder die alleine von alleine finden. Jetzt machen wir Schluss, aber sonst im Kreise reden und uns drehen. Ja, vielleicht rufen wir nochmal an in zwei Monaten. Ja, gerne, nach der Sommerpause, gerne. Nach der Sommerpause, wir beide, also sie und ich. Ja, zum Beispiel. Und dann oder nicht alleine, wenn sie halt wieder irgendwie abmeldet, dann rufe ich alleine an. So, und dann wissen wir mehr. Ja. Ralf, in diesem Sinne, in zwei Monaten reden wir wieder. Ja, wünsch uns Glück. Ja, ich wünsche euch Glück. Ja, danke. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 unsere Telefonnummer. Also nächste Woche ist unsere letzte Sendewoche vor der Sommerpause und dann gehen wir in die Sommerpause. Das nun mal so nebenbei. Hier ist Frank. Frank ist 46. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen. Hallo Frank, um was geht's bei dir? Bei mir geht's auch um eine Beziehungsgeschichte und ich dachte vielleicht, dass das ein bisschen besser verstanden wird, fange ich mal von meiner Jugend an. Ich habe meine erste Freundin sehr geliebt, war sehr verliebt und die hat mich dann, als ich 18 war, also verlassen. Mhm. Und das war für mich also so schlimm, dass ich das so praktisch 20, 25 Jahre mit mir rumgetragen habe und eigentlich noch vor 5 Jahren habe ich noch von ihr geträumt und habe geträumt, dass alles noch alles wieder so ist, wie das in ist schon zusammen werden. Das ist schon sehr krass. Das haben auch meine besten Freunde eigentlich nicht gewusst. Ich habe denen das jetzt erst vor kurzem mal erzählt. Mhm. Die waren dann überrascht und gut, aber das Leben muss ja weitergehen. Mhm. Ich bin irgendwie dann hab ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis dann bekommen zu Frauen dahingehend, dass ich gesagt habe, also innerlich habe ich die Verletzung und die habe ich irgendwie versucht zu überspielen. Mhm. Jedenfalls kurze Zwischenbemerkung, man kann sich in Verletzungen auch suhlen. Und man kann sich da auch einrichten in Verletzungen. Aber da werden wir gleich drauf kommen. Erzähl mal weiter. Okay. Ich will es nur erklären, so ein bisschen, wie das alles gekommen ist. Ja, okay. Denn es ist ja ein Eheproblem. Mhm. Also ich habe dann mich in danach, also zwischen 18 und 28 oder so, war ich oft verliebt in Frauen und es hat eigentlich nie so geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte. Also die, in die ich verliebt waren, die haben sich dann nie für mich entschieden. Also es kam diese Verletzung kam dann eigentlich immer wieder. Mhm. Und irgendwann habe ich halt eine Frau getroffen, die sich einfach für mich hundertprozentig entschieden hat, mit absoluter Klarheit. Ja. Und die habe ich geheiratet. Aha. Nur der Knackpunkt an der Geschichte, in die war ich nicht verliebt. Bist du denn mit dieser Frau immer noch verheiratet? Ja, und seit 14 Jahren bin ich mit der verheiratet. Und du bist nicht verliebt gewesen in diese Frau und du liebst die Frau auch nicht. Ja, und das ist jetzt eben eine sehr schwierige Frage für mich. Also das ist diese emotionale Gefühlslage, die sich mir stellt. Ich hatte natürlich eigentlich mit der Heirat gehofft, dass sich mein emotionales Problem löst. dass ich dann mich auch nicht mehr in andere verliebe, sondern dass ich dann sozusagen da eine sichere Bank habe. Und hast du dich in diesen 14 Jahren auch noch mal heimlich in andere verliebt? Oder? Ja, das kam eben dann irgendwann auch wieder zurück. Bist du auch fremd gegangen, deiner Frau? Also es hat eine Affäre gegeben in dieser Zeit, das ist auch gar nicht so lange her. Die andere Frau war auch verheiratet und hat sich mittlerweile scheiden lassen, aber wir haben keinen Kontakt mehr. Hast du mit deiner Frau, die du nicht liebst, ein Kind? Nee, wir haben keine Kinder. Das ist ja einer der großen Knackpunkte. Ich würde sehr gerne Kinder haben. Es klappt aber nicht. Was empfindest du denn für die Frau, wenn du sie nicht liebst? Also das ist so wie wenn ich in so ein Spiegelbild gucke und merke irgendwie, wie sie an mir hängt und wie sie bedingungslos hinter mir steht und treu sozusagen bis in den Tod. Also dir gefällt die Selbstbestätigung, die Frau dir gibt. Und diese Selbstbestätigung natürlich, hat mich natürlich aufgebaut, ja, weil die hat mir gefehlt. Und, okay, das ist noch nicht die Antwort auf meine Frage. Was empfindest du für sie? Freundschaft, ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, aber selbst dafür hast du jetzt lange nachgedacht, dass du Freundschaft sagtest. Ja, das stimmt. Ja. Die Frau liebt dich. Sie liebt dich schon. Davon kann ich ganz stark ausgehen, ja. Was empfindest du, wenn du mit ihr schläfst? Ja, das ist jetzt eben ganz, das ist praktisch auf dem Rückzug. Also wir haben kaum noch sexuelle Kontakte. Inneres sperrt sich dagegen zu ihr. Wundert sie sich darüber nicht? Sie akzeptiert das eben alles. Sie nimmt alles so hin. Hauptsache, sie hat dich. Glaubst du, dass sie weiß, was in dir los ist? Ja, also ich hatte mittlerweile eben 7 Jahren, ist das schon wieder her, ein Burnout gehabt im November 2007 und dann war ich wochenlang krank und dann hat sich eine psychologische Betreuung angeschlossen und da habe ich natürlich irgendwann sind wir auf das Beziehungsproblem gekommen und da haben wir immer wieder über diese Probleme gesprochen. Du und die Psychologin, aber nicht du und deine Frau. Doch. Dann auch mit meiner Frau drüber, aber ich schaffe nicht dieses emotionale Problem jetzt dahingehend zu lösen, dass worauf willst du hinaus? Du hast ja nicht wirklich die ganze Wahrheit gesagt. Also ich meine, ich habe nicht gesagt, ich liebe dich nicht. Ja, das meine ich. Darum geht's ja. Nur darum geht's ja. Okay. Also das hast du ihr nicht so gesagt. Wenn sie aufmerksam ist, wahrscheinlich ahnt sie es längst und sie verdrängt es. Das ist sehr gut möglich, ja. Wie lebt es sich denn, 14 Jahre mit einem Menschen zusammen zu sein, den man nicht liebt und nicht begehrt? Ich gehe davon aus, dass du sie früher auch nicht groß begehrt hast. Also es war am Anfang schon wesentlich mehr Sexualität da und aber wie gesagt, das ist jetzt einfach weg. Mhm. Und also streitet ihr viel? Bitte? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Gar nicht. Aber das liegt wohl eher daran, dass sie sehr devot ist und im Prinzip alles so macht, wie du gerne möchtest. Das ist richtig, richtig. Jetzt so, wenn du so ganz streng und ganz ernst in dich hineinschaust, gibt es auch Momente, wo du sie, ein bisschen verachtest? Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man das merkt, dass jemand eben ich bin aber nie so unfreundlich oder hässlich zu ihr. Mhm. Ja, das geht gegen meine Natur. Aber das ist eben vielleicht auch das Problem. Ich bin irgendwie auch nett zu ihr aber das ist alles irgendwie so pflichtgemäß. Wenn ich mich in dich hineinversetze, kriege ich fast eine Gänsehaut. weil ich mir dieses Leben ganz letztendlich ganz schrecklich vorstelle, was du führst. Mhm. Weil du eine Lüge lebst, weil du auch eine Feigheit auslebst, nämlich deine Feigheit, nicht klar Schiff zu machen, weil du es irgendwie entschuldigst mit deinen Verletzungen, die man dir mit 18 Jahren angetan hat. Du lieber Gott, was sind wir alle mit 18 verletzt worden? Wenn wir das ganze Leben mit uns rumschleppen würden wollen, dann können wir alle einpacken. Da muss man auch mal loslassen. Und die Vergangenheit Vergangenheit lassen. Mensch, Frank, also du bist jetzt 46, du bist jetzt in der Mitte deines Lebens. Schon ein bisschen drüber schon vielleicht. Mach doch klare, ehrliche, schaffe klare und ehrliche Verhältnisse in deinem Leben. Geh aus dieser Beziehung raus. Und also sie war jetzt 2 Wochen weg und ich habe mir jetzt sehr viele Gedanken gemacht und also ich habe mir fest vorgenommen, jetzt an dem Wochenende oder zumindest innerhalb der nächsten Woche das dann zu machen. Und Das ist schon vorbereitet in dir, schon bevor du hier angerufen hast, weil das bist du schon so auf der Schiene. Ja, also das, aber ich bin immer wieder auf der Schiene. Also das, deswegen ist es gefährlich. Ich brauche jetzt in Anführungsstrichen brauche ich jetzt jede Hilfe, weil ich bin ein Rückfalltäter. Frank, Hilfe in dem Sinne kann dir natürlich keiner wirklich geben. Ich auch nicht. Aber ich kann dich nach meiner Einschätzung bestätigen darin, das zu tun, weil ich glaube, das ist zunächst der richtige Schritt. Wie du dann weiter mit deinem Leben verfährst, das ist dann eine andere Sache. Aber das solltest du auf jeden Fall machen. Wenn du nicht fertig wirst mit deiner Vergangenheit und die wirklich nicht alleine durch eigene Entscheidung von dir abschütteln kannst, dann hol dir dafür noch eine professionelle Hilfe. Aber die brauchst du nicht, um dich aus deiner Beziehung zu lösen. Das kannst du alleine, da brauchst du keinen Psychologen für. Also tatsächlich. Finde ich schon. Mach es, Frank. Ich bin sicher, dass du über kurz oder lang sagen wirst, ja, es war der richtige Schritt und es ist gut, dass ich es gemacht habe. Wenn du möchtest, kannst du gerne auch ein Wort mit meiner Psychologin sprechen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Okay, dann bitte ich dich aufzulegen. Magdalena ruft dich an. Ich habe dir meine Meinung klar gesagt. Ja. Und wünsche dir alles Gute und gutes Gelingen. Ja, also auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, Frank. Und das war jetzt vielleicht genau der letzte Kick, den ich jetzt gebraucht habe. Vielen Dank nochmal. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss, ciao. Danke. Und wir machen weiter mit Andreas. Andreas ist 46. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andreas. So, lieber Andreas, über was reden wir? Ja, wir reden über eine ja eigentlich alte Geschichte, aber dennoch im Verlauf, denke ich mal, relativ interessant. Und zwar habe ich mich von meiner Freundin getrennt, von meiner damaligen. Und die hatte mir schon zu Beziehungszeiten angekündigt, wenn wir mal auseinandergehen und du willst mich nicht mehr, dann stiehle ich dir einen ein, auf gut Deutsch gesagt. Also dann mache ich dir Ärger. Wie lange wart ihr denn zusammen? Nur so 3,5, fast 4 Jahre. Ja, okay. Das war auch alles ganz tough gewesen und so, das war prima in Ordnung. Und wir hatten auch nach der Trennung noch Kontakt gehabt, also war öfter miteinander telefoniert oder so. Ja, und dann kam der Tag, an dem das Telefonat dann ein ziemliches Ende nahm, in dem ich ihr gesagt habe, pass mal auf, wir sind nicht mehr zusammen. Ich muss mir die Streiterei nicht mehr anhören und habe dann aufgelegt. Und weil ich mich über das Gespräch ziemlich geärgert habe, also meine Art und Weise ist dann, ich nehme meinen Hund, gehe in den Busch, spazieren und wenn ich wiederkomme, sind die meisten Sachen schon geregelt. Also dann kommt man ein bisschen runter und so. Kluge Verhaltensweise, ja. Ja, und an dem Tag hatte ich dann noch im Busch einen Holzfäller getroffen. Also ich bin Jäger und ich kannte den, haben noch was gelabert und so war der Spaziergang relativ lang gewesen. Und dann kam ich zurück, wir wohnen also direkt an der Hauptstraße, gegenüber ist noch ein Blumengeschäft und noch ein Industriegebiet, also Dienstags nachmittags 4 Uhr Feierabendverkehr ist die Straße normal voll. Ja. Und hinterm Haus geht's direkt in den Wald und ich komme mit dem Hund zurück und denke mir so, kein Verkehr, was ist los, wird doch nicht ein Unfall sein. Und komme dann rein bei uns ins Haus, frage meine Mutter, die vor dem Fernseher saß, was denn los sei, und sie hat nichts mitgekriegt, sie wüsste nichts. Und bei uns im Ort ein paar Häuser weiter wohnt eine Bekannte und dann denke ich, ach, die wohnt oben an der Kreuzung, ruf die mal an, vielleicht weiß die ja was. Und ich sage so, hallo Betty, weißt du warum? Dann brüllt die mich direkt an, die Polizei sucht dich, bist du irre, alles ist umstellt. Ich sag, wieso, was ist denn los, ne? Hm. Und in dieses Gespräch rein, weil alle Telefone, also Handyverkehr und Festnetz waren von der Polizei bereits angezapft gewesen, fiel dann eine Dame vom Kriseninterventionsteam und bat mich darum, ich möge doch vor das Haus rauskommen und mich ergeben. Ach, ist ja Wahnsinn, das ist ja wie im Krimi. Wie jetzt, ich sag ergeben, was ist denn los? Ja, und dann der berühmte Spruch, kommen Sie erstmal raus, wir erklären es Ihnen dann. Nochmal zur Klarstellung, vorher hattest du mit deiner Ex telefoniert, ne? Genau, und das Gespräch beendet. Das war so 1-2 Uhr darum, hatten wir miteinander telefoniert und dann ein Wort gab es an, okay, und dann war wieder Streiterei und dann habe ich gesagt, nee, komm, will ich nicht mehr, hab aufgelegt. So, jetzt gehst du aus dem Haus raus, was geschah weiter? Ja, dann mit dem Hund gegangen und wie gesagt, dann den Holzfäller getroffen. Nein, du, wir sind ja schon weiter mit der Geschichte. Also ja, genau, und dann kam ich zurück, dann fiel die Dame von dem Kriseninterventionsteam mir ins Gespräch. Und dann sagte ich zu meiner Mutter, ich muss mal irgendwo vor die Tür gehen, da ist irgendwas los, ich weiß aber nicht was. Mhm. Dann fragte meine Mutter noch, wieso, was ist denn? Ja, ich erzähle ich dir gleich. Gut, dann gehst du raus vors Haus, was geschah? Ja, dann kommt ein VW-Bus die Einfahrt hoch, die schwarzen Jungs vom SEK mit vorgehaltenem Maschinengewehr. Und dann direkt, ich weiß nicht auf wie viele Ecken die kamen, von unterhalb dem Haus, aus der Garage und überall her kamen auf einmal Leute. Ich war auf einmal umringt von schwarzen Leuten. Mhm. Und wurde also ziemlich jäh festgenommen. Mhm. Und erst da habe ich auch gedacht, also man muss ja die Situation erstmal für sich selber realisieren. Die ist ja nicht alltäglich. Nee, die hast du wahrscheinlich gar nicht realisiert, weil du geschockt warst. Ja, eben. So also weiter, was? Als ich dann so langsam mitgekriegt habe, was läuft, bin ich ziemlich patzig geworden. Ich sage, Finger weg, was wollt ihr überhaupt von mir? Erstmal eine Erklärung. Mhm. Und mit mir hat erstmal gar keiner geredet. Ich habe also Handschellen angekriegt, bin dann in den Wagen verfrachtet worden und konnte von da aus dann sehen, dass bereits das Nachbarhaus, was uns gegenüber war, von der Polizei eingenommen war. Hinter jedem Fenster lag ein Scharfschütze. Das ist ja unfassbar. Dasselbe auf der anderen Seite. Der gesamte Ort war weiträumig abgeriegelt. Also die Polizei, die Streifenpolizei hatte nötig, aus den benachbarten Städten Streifenwagen ranzuordern, damit der hiesige Streifenverkehr überhaupt noch aufrechterhalten werden konnte, weil bei uns im Ort sämtliche Einsatzkräfte gebunden waren. So, was hat man jetzt vermutet, was mit dir los ist? Meine Freundin hat bei der Polizei angerufen, unter dem Vorbehalt, sie hätte mit meinem Arzt Rücksprache gehalten, weil sie sich Sorge machen würde, ich hätte mich umgebracht. Sie hat, so sie im Nachhinein gesagt hat, das Auflegen des Hörers und der damit wahrscheinlich im Funknetz verbundene Knall oder welches Geräusch sie auch immer gedeutet hat, hat sie als Schussknall gedeutet haben wollen. Und hat dann bei der Polizei erzählt, ja, mein Ex-Freund, wir haben uns getrennt und ich habe keine Ahnung, ich glaube, der hat seine Mama als Geisel genommen, die sitzt da gefesselt im Wohnzimmer und der liegt mit einem Gewehr hinterm Fenster und will jeden erschießen. Die wollten einen einstehen, die wollten einfach schlichtweg böse mitspielen. Mal gucken, was geht. Das ist ja unfassbar. Wie lange hat es gedauert, bis sich das aufgelöst hat und die Polizei kapiert hat, dass sie da reingefallen ist auf eine Falschmeldung? Fast anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre? Anderthalb Jahre lang bin ich beschattet worden. Mir sind meine ganzen Waffen weggenommen worden. Dann hatte ich bei mir im Zimmer noch aus einem alten Amerika-Urlaub aus der Kinderspielwarenabteilung eine Steinschleuder gehabt. Da ist mir dann unterstellt worden, ich als Jäger hätte es wissen müssen, dass das ein verbotener Gegenstand ist, also illegaler und unerlaubter Waffenbesitz. Das ist ja unglaublich. Damit haben die dann fundiert, dass sie mir meine Waffen noch weiter behalten dürfen. Andreas, als die dich da damals, als an dem Tag, als das passierte, die haben dich dann festgenommen. Wie lange haben die dich mit in Untersuchungshaft genommen? Nein, nicht in Untersuchungshaft. Ich bin mit auf die Station gekommen und ich denke mal ganz einfach, mehr wie die Wahrheit kannst du ja nicht sagen, nach dem Motto, ey Leute, da seid ihr irgendwie einer dummen Sache aufgesessen. Stopp, wieder auf die Station gekommen, was heißt das? Ja, ich bin ja sofort mit dem Streifenwagen, dann beziehungsweise mit dem Zivilwagen auf die Wache gefahren worden. Und dann kamen erstmal so die Anschuldigungen, ja, was läuft denn hier überhaupt, erzählen Sie mal und so. Und ich kann ja nicht mehr erzählen, als wie, ich war im Bus, ich komme nach Hause und dann ist es so passiert. Ja, nee, was meinst du mit Station? Die Wache, die normale. Achso, die Wache meinst du damit? Ich dachte ja, eine Krankenstation oder sowas. Nee. Und dann durftest du dann nach einer gewissen Zeit dann wieder nach Hause? Ja, eine Stunde, anderthalb später durfte ich dann wieder nach Hause. Und dann hat sich das anderthalb Jahre hingezogen, bis man wirklich Klarheit hatte, mit dir ist alles in Ordnung? Seitdem unter dem Generalverdacht, ein schwachsinniger, suizidgefährdeter Waffenscheininhaber zu sagen, um das mal so ganz flach zu sagen. Man hatte dann schon Angst, weil ich ja halt Waffen besitze, dass ich dann irgendwelchen Blödsinn damit mache. Und alles hat letztendlich, deine Ex, diese Frau, hat sich eigentlich. Gab es eine Gerichtsverhandlung? Nein. Nein. Das ist sang und klanglos eingestellt worden. Und ich weiß aber aus einem von einem Bekannten, der selber bei der Kripo arbeitet, dass diese ganze Geschichte ja ziemlich hohe Wellen geschlagen hat, weil ich, als ich mit dem Hund zurück nach Hause gekommen bin, bin ich ja durch diese Komplettabsperrung durchgelaufen, ohne von irgendjemandem festgehalten worden zu sein. Man hat es dann damit begründet, ich hätte schwarze Sachen angehabt und man hätte mich für einen Kollegen gehalten. Also eigentlich stünde dir doch eine gehörige Summe Schmerzensgeld zu. Habe ich gar nicht in Erwägung gezogen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich war offen gestanden, ganz ehrlich, nur froh, dass der ganze Mist vorbei war, weil ich habe mich da insofern so verletzt gefühlt, weil guck mal, wenn ich irgendwelchen Mist mache, ich tue irgendwem weh oder es ist irgendwas passiert, ich fahre einmal ins Auto oder was, dann stehe ich dafür gerade, dann sage ich, ey, ich war's und Gutes. In der Regel ist es so, wenn du es zugestehst, sind die Leute so überrascht und sagen, ey, der ist ja ehrlich, kann man ja gar nicht mehr glauben, dann gehen die auch ordentlich mit dir um. Und dann ist das nämlich alles gar nicht so schlimm. Wenn du versuchst, das zu verdrehen oder sonst was, wird es immer schlimmer. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, lass dir erzählen, was wir wollen. Du weißt, was gelaufen ist und was nicht gelaufen ist. Und du bist froh, dass du jetzt aus der Nummer raus bist. Aber es bleibt ja bestehen, die Frau. Warum hast du die Frau nicht angezeigt? Mit welchem Ziel? Was hätte ich dadurch erlangen sollen? Na, dass die einfach kapiert, dass man so etwas so nicht macht. Und dass sie auch eine Strafe abkriegt, die ihr ja eigentlich zusteht. Du, der ganze Einsatz, also ich weiß es, wie gesagt, von meinem Kollegen, der bei der Polizei ist, der ganze Einsatz ist so mal Pi mal Daumen so von über 60.000 veranschlagt worden. Weil wir haben ja nicht nur das Sondereinsatzkommando und die Polizeikräfte, es war ein kompletter Feuerwehrzug da mit Drehleiter, falls Personenrettung übers Dach notwendig wird. Unglaublich. Die Notärzte, also mehrere, weil sie wussten ja nicht, wie viele Personen im Haus entstanden vor Ort und. Wer zahlt das? Dann sämtliche Leute, die Firmen gegenüber, die hatten gerade Schichtwechsel. Die eine Schicht musste in der Absperrung bleiben, die andere Schicht musste in der Firma bleiben. Es durfte keiner auf die Straße gehen. Aber alles eigentlich war über eigentlich, Stunden abgesperrt. Ich verstehe. Und dann, ich ermesse. Als die Auflösung war, sie hatten meine Freundin ja noch aus ihrem Wohnort per Sonderkommando, per Blaulichtkommando da abgeholt, damit die den Polizisten vor Ort erzählt, hinter welchem Fenster sich welche Räumlichkeit und so weiter befindet. Gut, Andreas, ich habe nach der Auflösung haben sie die einfach an dieser provisorischen Einsatzzentrale, was eine Bushaltestelle war, stehen lassen, nach dem Motto, da hat sich ja aufgelöst, können wir ja gehen. Eigentlich müsste, aber jetzt, eigentlich müsste doch zumindest deine Freundin diese Kosten tragen. Ja, was willst du denn von einem Sozialhilfeempfänger dann kriegen, wenn man mal ganz platt sagen muss. Aber du weißt gar nicht, ob man... Das weiß ich nicht. Nein, ich habe seitdem mit ihr keinen Kontakt mehr. Und die hat also die über zweite oder dritte gehört. Die hat auch nicht mal versucht, irgendwie nochmal sich bei dir zu entschuldigen oder irgendwas... Nein, nicht dran zu denken, überhaupt nicht. Nicht von ihr. Boah, Andreas, was für eine Geschichte. Da hast du aber was hinter dir und da hast du was mitgemacht. Und da sieht man mal, wie leicht man in sowas hineingeraten kann. Ja, und vor allem, weil es für mich am allergemeinsten war, meiner Mama gegenüber, weil wir wohnen zusammen im Haus. Und meine Mutter, die wusste ja nun wirklich schon gar nichts. Und dass einfach jemand hergehen kann und kann irgendwas erzählen und dann wird so ein Aufriss gemacht. Und anstatt, also ich hätte jetzt mal flach gesagt, mit dem Streifenwagen mal eben vorbeizukommen und zu klingeln, ob es denn nun wirklich so ist. Und da hat mir dann der leitende Kommissar gesagt, dass man erstmal vom Schlimmsten ausgehen muss, auffahren muss. Sagt er, wenn es zur Situation kommt und wir müssen dann die Kräfte nachbeordern, heißt es nachher, ey, ihr hättet das vorher wissen, natürlich, womit er recht hat. Ja. Aber auf der anderen Seite, was mich bei der ganzen Geschichte am allermeisten geärgert hat, man hat mir gar nichts geglaubt. Also ich bin weder vorbestraft noch sonst irgendetwas. Aber man hat es jetzt nach den anderthalb Jahren, stehst du wieder sauber und rein. Ja, natürlich. Und Andreas, ich meine Waffen nicht wiederhaben. Aber wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Freundin eigentlich weniger. Die Entschuldigung, sie ist was weiß ich was. Aber von der Polizei, die damit zu tun hat, die hätten abwägen müssen, wie gehen wir vor. Finde ich auch. Dass mit mir sofort umgesprungen worden ist, von 0 auf 100, wie sie es getan haben. Ich mag deine Emotionalität und die kann man auch absolut nachvollziehen. Das würde uns allen so gehen, wenn wir in sowas hineingeraten wären. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns das erzählt hast. Das macht einem einfach deutlich, wie schnell sowas passieren kann. Und ich freue mich, dass du jetzt da wieder ganz mit reiner Weste dastehst. Andreas, alles Gute, auf dass dir das nie wieder passiert. Sag mal, einen Spruch noch, den muss ich bringen. Wenn einem die Scheiße bis zum Hals steht, ist den Kopf hängen lassen das Allerschlechteste. Das ist ein guter Spruch. Vielen Dank, Andreas. Okay, Domian. Tschüss, ciao. Alles klar, ciao. Ciao. Wir haben 1.35 Uhr und hier ist das Thema nächste Woche. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt: Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Ich möchte gerne sprechen mit Leuten, die während eines Verbrechens jemanden getötet haben oder sogar vielleicht gezielt jemanden getötet haben. Damit Leuten, die aus Notwehr einen Menschen zu Tode gebracht haben oder die einen Hilferuf vielleicht nicht genau gehört haben und dadurch ist dann jemand gestorben. Und gerne auch mit Leuten, die verantwortlich sind oder dafür waren, dass lebenserhaltende Maßnahmen bei einem Angehörigen eingestellt wurden und dies vielleicht heute bereuen oder zumindest sich nicht so ganz sicher sind, ob das denn die richtige Entscheidung war. Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Wenn ihr das von euch sagt oder ihr den Eindruck habt, dass das so ist und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch doch bitte per Mail an domian@wdr.de oder ruft nächste Woche Mittwoch vor der Sendung, während der Sendung an. Das ist das Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht, heute am Freitag. Und hier ist der Nils und Nils ist 31. Guten Morgen, Nils. Hallo. Guten Morgen, Domian. Hallo, Nils. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um ein aktuelles Thema, die Lynchjustiz in Freiburg. Oh ja, das ist ein heftiger Fall. Ja, absolut. Also ich bin entsetzt. Ich habe heute, dachte ich, eigentlich einen guten Freundeskreis auf Facebook und bin immer wieder entsetzt, was man dann so mitlesen muss, was andere Leute so posten. Also es geht um den Fall einer mutmaßlichen einer Vergewaltigung und der mutmaßliche Täter ist von den Verwandten des Opfers sozusagen hingerichtet worden auf einem Parkplatz. Genau, auf einem Anhalter Parkplatz und der Haupttäter, so wie die Pressekonferenz ja heute sagte, war wohl ein 17-jähriger Angehöriger, der mit mehr als 20 Messerstichen den vermeintlichen Täter hingerichtet hat. Anders kann man das ja gar nicht sagen. Ja, oder den mutmaßlichen Täter, sagen wir so. Mutmaßlich, das ist es. Und das ist das, was mich so schockiert, dass die Presse, sofern sie denn seriös ist, so möchte man es mal formulieren, wenn es nicht vier Buchstaben einer Zeitung sind, seriös darüber berichtet haben und es unglaublich ist, dass die Leute das gut finden, dass jemand umgebracht wurde. Also du hast mit diesem Fall nichts indirekt zu tun. Du kennst nicht irgendwelche Menschen aus dem Familienkreis. Nein. Du bist nur Beobachter von außen quasi. Genau. Und ich bin total geschockt, dass mittlerweile soziale Netzwerke dafür missbraucht werden, einfach Lynchjustiz zu fördern. Also dass man dazu aufruft, nicht mehr Recht und Gesetz walten zu lassen, sondern einfach nach Emotionen zu handeln. Ich bin darüber nicht geschockt, muss ich da sagen, weil ich das erwarte, dass die Menschen so reagieren, gerade auf Facebook, weil sie ohne Maske sind oder in irgendwelchen anderen Ebenen. Es ist furchtbar, dass es so ist, das schockt mich auch, aber mich wundert es nicht, dass sie das tun. Ich finde es schlimm, dass wir haben es doch alle, also so viel politische Bildung muss doch jeder genossen haben, dass wir wissen, was es heißt, nicht rechtsstaatlich zu urteilen. Und für mich ist es unbegreifbar, dass Menschen dann immer noch heutzutage, egal aus welchem kulturellen Hintergrund sie kommen, es meinen, das Gesetz des Lauteren ist das Richtige. Aus welchem kulturellen Hintergrund kommen die Täter? Das ist Spekulation, daran mag ich mich eigentlich nicht beteiligen. Aber es ist halt, es wurde darüber ja im Vorfeld schon diskutiert, ob dann zwei Leute aus dem Migrationshintergrund haben und diese ganzen Modewörter, die dahin sind für solche Sachen. Ich finde es einfach ganz, ganz furchtbar, dass Menschen einfach der Justiz keine Chance mehr geben, sondern einfach sagen, nee, die Gesetzesstrafe sind nicht hoch genug, wir machen das, wie wir es für richtig halten. Was meinst du, es gibt jetzt schon furchtbarerweise sehr viel Zustimmung zu diesem Verbrechen, wenn es um den Mord eines Kindes gegangen wäre. Was meinst ja, du? Ich bin selber Vater. Ich hoffe, dass ich niemals vor diesen Konflikt gestellt werde, mir darüber Gedanken machen zu müssen, was ist, wenn meiner Tochter was passiert. Ich gönne das niemandem und das ist das Schlimmste, glaube ich, was man sich vorstellen kann, wenn es ein Kind, egal ob man, Junge oder Mädchen, das eigene Kind ist Hoheitsgebiet. Na, ich meine jetzt nur als Beispiel, wie dann die Emotionen hochgeschlagen wären. Und die Zustimmung wäre sehr groß gewesen, wenn dann der Täter getötet worden wäre von einem Verwandten. Ich finde das auch ganz schlimm, muss ich dir sagen. Und es gibt Tendenzen in unserer Gesellschaft, die in diese Richtung gehen. Und das finde ich sehr erschreckend. Ich halte das für ein ganz hohes zivilisatorisches Gut, dass wir keine Selbstjustiz in diesem Land oder in Europa mehr haben. Aber ich habe eher den Eindruck, dass es genau in die Gegenrichtung sich gerade entwickelt. Also also das ist jetzt mal wieder ein Höhepunkt der Selbstjustiz, aber es werden ja ständig Fotos von irgendwelchen Menschen gepostet, wo noch gar nicht klar ist, sind sie es oder sind sie es nicht, sondern es wird einfach sofort geteilt, getwittert, gemacht, getan. Und es stehen Leute am Pranger, wo regelmäßig sogar leider Gottes ja oder zum Glück rauskommt, dass es nicht sind, aber das Foto wird weiter geteilt. Also der Menschenverstand, also ich weiß nicht, was in dieser Gesellschaft in Deutschland gerade abgeht, aber... Ja, das ist kein deutsches Phänomen. Ich finde es krankhaft, also weil es ist doch nicht mehr normal, dass wir nur noch wirklich auf das lautere Geschrei hören. Wir empören uns darüber, zu Recht. Aber wir alle haben ja auch gar kein wirkliches Rezept, wie man dagegen vorgehen könnte. Wir stehen ja alle ziemlich hilflos da. Wir verurteilen das, ja. Aber was kann man weiter tun? Was ist deine Idee? Also die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist natürlich, stehe ich auch voll dahinter, dass man sagt, also auch eine Vergewaltigung ist was Furchtbares. Also das ist, also jemand seine Würde, nicht nur seine Würde, sondern sein Bestand zu nehmen, ist ja ganz, ganz, was ganz wirklich Schlimmes. Aber es kann doch hier nicht sein, dass wir jetzt wirklich anfangen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also das ist so, ich bin froh, dass wir das hinter uns gelassen haben eigentlich. Also okay, wir sind immer noch bei der Verurteilung und der Empörung. Meine Frage ist, was können wir tun? Was können wir tun, wenn wir sowas mitkriegen? Also was können wir tun, dass es gar nicht zu solchen Entwicklungen zunehmend kommt? Also ich finde, das Wichtigste ist erstmal wirklich klar eine Position zu beziehen und sich dagegen auszusprechen, gegen Selbstjustiz. Mhm. Also und auch wieder Respekt vor den Grundrechten zu haben, Respekt vor der Polizei auch wirklich. Ja, und vor unserem Rechtssystem, ja. Weil wenn ich mir einfach angucke, was auch heutzutage, wenn ich so oft höre, wenn das Wort Bulle fällt, das ist sowas ganz Profanes, das ist aber mittlerweile Alltagssprache. Ich möchte keine amerikanischen Verhältnisse, wo man zusammenzuckt, wenn ein Streifenwagen vorbeifährt, aber ich möchte aber auch, dass auch solche Menschen einfach ein Grundrecht haben und gerade die einem ehrlichen Job nachgehen, auch wahrgenommen werden. Und ich glaube, daran krankt es. Also die Lynchjustiz ist ja eine Entwicklung daraus, dass auch Polizei nicht mehr ernst genommen wird, für mich zumindest. Ich habe neulich einen Beitrag gesehen aus Berlin, irgendwo in Kreuzberg. Da hat die Polizei jemanden verhaftet. Ich weiß die Zusammenhänge nicht mehr, aber es war einleuchtend, warum sie das gemacht haben. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein Mob um die Polizei herum war und die ständig nur mit Hurensöhne beschimpft hat, die Polizisten. Ja. Und die Polizisten, das sah man denen an, in dieser Situation vor dem sogar Angst hatten vor dem Mob, der aufgebracht war. Das finde ich auch sehr erschreckend, muss ich sagen. Aber also, ich finde gut, dass du dich meldest dazu. Dass, jede Stimme, die das mehr verurteilt, ist gut. Das ist, ich glaube, das Einzige, was wir machen können. Aber das Schlimme ist doch, wenn du eine Stimme dagegen erhebst, bist du eigentlich, dann wirst du dargestellt, als ob du für die Vergewaltigung bist. Und das ist das ist doch Quatsch. Ja, aber dann liest du doch mal, also auch du, also das ist doch das. Aber die so, also man ist doch mittlerweile, also die meisten, ich hoffe noch daran, dass die meisten es ähnlich denken, aber sich nicht mehr trauen, die Stimme zu erheben, weil sie Angst haben, am Pranger zu stehen am Ende. Und also ich habe einen Freund, der ist Bundespolizist, den ich mir anhören muss, was der mittlerweile ertragen muss, Mich provoziert es auch, wenn ich das sage, sage ich genau wie du, dass man Respekt haben soll, auch vor der Polizei. Die Jungs machen einen extrem harten Job und die haben ihre Rechte auch durchzugreifen. Dann geht es mir tierisch auf den Zeiger, wenn man dann als Rechter beschimpft wird. Ja. Nein, wir Linken und wir Liberalen sagen das auch so. Denn nur so kann man gut in diesem Staat zusammenleben. Also ich denke, es fängt immer daran auf gegenseitigen Respekt und da ist ganz egal, was ich denke, wie ich eingestellt bin, ob ich etwas gut oder schlecht finde. Es muss einfach damit erstmal starten, dass ich sage, ich habe von meinem Gegenüber einen gewissen Grundrespekt. Ja. Ich muss ihn nicht gut finden, ich kann auch mal über jemanden lästern, das ist alles legitim. Aber erstmal geht es mit Respekt los und ich finde gerade, sobald wir in diese Schiene kommen, Lynchjustiz oder auch einfach mal Leute an Pranger zu stellen, das in einem öffentlichen Medium, das ist einfach eine Entwicklung, die macht mir persönlich wirklich Angst. Ja. Ich denke, wir kommen zu Zeiten zurück, wo wir eigentlich dankbar für sind, dass sie vorbei sind. Nils, ich danke dir für diese Meinungsäußerung und dass du dieses Thema in die Sendung gebracht hast. Vielen Dank. Schönen Abend. Alles Gute, dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Heidi 59. Guten Morgen, Heidi. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Heidi. Also, mein Thema ist die weibliche Genitalverstümmelung. Die weibliche Genitalverstümmelung? Genau. Ich hoffe nicht, dass du davon betroffen bist oder warst als junge Frau. Nein. Inwiefern ist es dein Thema? Ich bin ehrenamtlich am Notfallberatungstelefon tätig. Mhm, ich habe mit betroffenen Frauen und jungen Mädchen zu tun. Mhm. Ich begleite sie, also hier in Deutschland. Woher kommen diese jungen Frauen und Mädchen? Die kommen also zurzeit überwiegend aus Somalia, Eritrea, aus Äthiopien, aus Sudan. Mhm. Und da ist das noch gang und gäbe, dass man das macht? Ja, das sind 28 afrikanische Staaten, aber nicht nur die, sondern das sind auch Länder so wie Jemen, Oman. Also wir finden das auch in Malaysia, Indonesien, auch in kurdischen Gebieten. Also das ist immer ethnienabhängig. Ja. Ne? Was genau machen die Menschen mit diesen jungen Frauen? Das sind ja nicht nur junge Frauen, sondern also da werden ja bereits also Babys genital verstümmelt. Was heißt das genau, genital verstümmelt? Erklär's das heißt mal. Ihnen, also die schlimmste Form der weiblichen Genitalverstümmelung ist das also Entfernen mit Messer, mit Rasierklinge, mit Glasscherben. Was mit entfernen Becken. Man? Das Entfernen, also der Klitoris, der inneren und äußeren Schamlippen und das Verschließen der Wunde mit Dornen. Mit Dornen? Ja, und zwar werden dann die Mädchen noch so lange dann gewickelt und gebunden über Wochen hinweg, bis das also die Wunde verheilt ist. Das heißt, das ist eine ganz kleine Öffnung nur. Richtig. Was passiert dann, wenn diese Mädchen groß sind und es zum Geschlechtsverkehr kommt? Ja, dann geht's brutal weiter, weil in der Hochzeitsnacht werden dann die Mädchen also vom Mann oder die jungen Frauen aufgeschnitten mit dem Messer. Um den Akt zu vollziehen? Richtig. Und danach? Ja, danach also bleibt es dann halt so, wie es ist, ne? Und oftmals haben diese jungen Mädchen also so Fisteln und Verwachsungen, und wenn sie dann also schwanger sind und dann ihre Kinder gebären sollen, dann kommt es halt zu massiven Komplikationen während der Geburt. Und oftmals versterben dann die Mütter und die Kinder während der Geburt. Genau, das meinte ich, ist auch, dass bei der Geburt natürlich dann auch große Schwierigkeiten und Komplikationen entstehen können. Richtig. Was soll dieser martialische, brutale Brauch? Warum machen die das? Da gibt es ja also unterschiedliche Begründungen. Und ich sag mal, die Hauptbegründung, die auch von also sehr, sehr vielen afrikanischen Frauen also gesagt wird, ist, die wollen uns unsere Sexualität nehmen. Mhm. Die wollen uns unsere Kraft nehmen. Mhm. Ja, damit und auf der anderen Seite wird dann von der Tradition her gesagt, du bist dann eine also ehrenhafte Frau, wenn du also beschnitten bist, und ne, so wird dann geredet, also obwohl es ist eine Verstümmelung der Genitalien, weil hier also ein Organ abgeschnitten wird, ne? Mhm. Mhm. Und du bist dann halt sauber, du bist rein und dann kannst du verheiratet werden. Ne? Mhm. Das heißt, es ist eine Frage der Ehre, ich will eigentlich gar nicht dieses Wort aussprechen, aber der Ehre, dass eine Frau zugenäht in die Ehe geht. Korrekt, richtig. Damit man dann auch sicher sein kann, dass sie also nicht schon vorher Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann gehabt hat. Ne? Mhm. Betreust Frauen, die dann aus diesen Ländern nach Deutschland kommen. Richtig. Was sind das? Sind das Flüchtlinge oder was sind das für Frauen? Ja. Sind diese Frauen wegen der Verstümmelung geflohen? Nein, die Frauen, die fliehen ja also aus anderen Gründen, oder die werden also viele unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, Mädchen eben aus den also entsprechenden Ländern, die werden dann also von der Familie also hier nach Europa in die Sicherheit geschickt, ja, damit wenigstens also ein Mädchen oder ein Familienmitglied überhaupt überleben kann. Und die landen dann hier an. Mhm. Ja, und trauen die sich denn dann überhaupt über dieses heikle Thema hier Hilfe zu suchen und hier jemanden anzusprechen? Nein, Und zwar das kommt immer, also wenn ich weiß, also aus welchen Ländern dass die kommen, dann kann ich davon ausgehen, dass die also FGM, Female Genital Mutilation, also die weibliche Genitalverstümmelung, erlitten haben. Mhm. Und da braucht man erst einmal Vertrauen, weil das ist ja ein Thema, mhm, auch für die Mädchen, das, mhm, ist ja geheim, darüber wird ja nicht gesprochen. Mhm. Genau, ja, genau. Und die kommen in der Regel wegen anderen Fragen, die haben oftmals aufenthaltsrechtliche Probleme. Naja, und dann erst in zweiter, dritter Linie wird dann über dieses Tabuthema gesprochen. Richtig, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ganz gezielt, also auch Frauen, wenn sie jetzt zum Beispiel hier sind, viele Jahre hier leben, ja, ich habe also sehr, also im letzten Jahr so viele, ja, Frauen aus dem eritreischen Raum begleitet, ne, die dann schon im Alter von 35, 40 Jahren waren, mhm, und die dann sich erst an ihre eigene Thematik gewagt, mhm, haben. Gibt es die Möglichkeit für diese Frauen, dass man sie gynäkologisch behandeln kann hier in Deutschland, um das Schlimmste ein bisschen rückgängig zu machen? Gut, wenn etwas abgeschnitten ist, das kann man nicht wieder rekonstruieren, aber gibt es gynäkologische Möglichkeiten? Ja, wir sind in der Zwischenzeit soweit. Also dafür haben wir ja auch jahrelang schon gekämpft, dass also hier mehr in Deutschland gemacht wird. Wir haben in Deutschland in der Zwischenzeit also zwei Kliniken, mhm, die eine Rekonstruktion machen. Mhm. Und zwar sogar also auch eine Rekonstruktion der Klitoris. Das ist eine Methode von einem, mhm, französischen Urologen, von Dr. Pierre Foldes, mhm, der von Ärzte ohne Grenzen ist. Mhm. Und der hat diese Methode also entwickelt, wo dann die, also Nerven, das sind ja Nervenbahnen, also, ja, die bis tief hinein, also in den Körper, also der Frau gehen. Und er legt also dann die Nervenbahnen wieder frei und kann dann also sowas wieder, also wie ein, ja, auch wie eine Klitoris wieder aufbauen, mhm, ja. Verstehe. So dass also die Frauen auch wieder, ja, dass die erstmalig überhaupt also Gefühl empfinden, mhm, können. Das klingt sehr aufwendig und entsprechend teuer. Wer zahlt sowas? Das sind ja ganz arme Frauen, die können das ja selbst nicht zahlen. Ja, also wir haben es also in einem deutschlandweiten Netzwerk, sind wir ja auch eingebunden hier vom Verein Forward Germany, und wir haben es geschafft, dass jetzt die Krankenkassen für Frauen, die im deutschen Krankensystem sind, mhm, diese Kosten übernommen werden. Das finde ich sehr gut, das ist sehr lobenswert. Ja, die Kosten, die sind nicht so exorbitant teuer. Wenn man es also hier privat jetzt also machen lässt, zum Beispiel in Berlin, das ist also das Hospital Waldfriede Klinik, mhm, die Klinik oder ja, Krankenhaus, genau, Waldfriede. Und ich glaube, die nehmen etwa 5.000 Euro, ne, mhm, wenn man jetzt, mhm, das also privat bezahlt. Oh ja. Sind das vorwiegend muslimische Länder, aus denen die Frauen kommen? Nein, das zieht sich durch sämtliche Religionen und das hat mit der Religion überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Ja, das, also wir haben koptische Christen, wir haben Muslime, also das ist völlig egal, also welche Religionszugehörigkeit das die sind. Sind euch Fälle bekannt, dass Frauen oder sogar kleine Mädchen, die aus diesen konservativen Kreisen kommen und deren Familien vielleicht sogar in Deutschland leben, dass man das in Deutschland sogar illegalerweise macht? Es gibt in Deutschland keinen einzigen, also nachgewiesenen Fall. Ja, Gott sei Dank, wenigstens das. Was ja nun nicht bedeutet, dass also den Mädchen nicht doch also was Schlimmes, ja, angetan, mhm, wird. Weil ich habe es also auch schon der Redaktion vorhin gesagt, weil wenn die Mädchen, ich sage mal, wenn die Eltern aus dem Senegal sind, mhm, ja, und das Mädchen wird hier in Deutschland geboren und es gibt auch also Bevölkerungsgruppen im Senegal, die das machen, mhm, ja, es ist nicht im ganzen Senegal, mhm, es sind immer nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, mhm, und die reisen eben hin, ja, zu den, mhm, Familien, mhm, und, mhm, wenn es dann dort durchgeführt wird, dann ist es noch nicht einmal ein Auslandsstraftatbestand hier in Deutschland, weil davon kein deutsches, mhm, Mädchen betroffen ist. Ne? Liebe Heidi, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und uns dieses wirklich sehr ernste und bestürzende Thema etwas deutlich gemacht hast. Mhm. Ich danke dir vielmals und Hut ab vor eurem Engagement und viel Glück und viel Erfolg für eure, ja, für eure gute Arbeit. Also ich bedanke mich ebenfalls, gell, dass ich die Gelegenheit hatte, das öffentlich nochmal zu machen. Sehr, sehr gerne, Heidi. Alles Gute wünsche ich. Danke. Tschüss. Und hier ist Veronika und Veronika ist 23. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Veronika. Über was reden wir beide noch? Ich wollte gern kurz mit dir über die Autoimmunerkrankung Hashimoto sprechen. Ah ja, da haben wir vorgestern hier auch drüber gesprochen. Genau, ich habe gehört, wie der Sebastian da einiges über seine Frau gesagt hat und muss sagen, dass mich das teilweise echt ziemlich traurig gemacht hat. Also was da, also ich möchte jetzt gar nicht entschuldigen, was sie da für Eifersuchtsattacken hat oder so. Also man kann nicht sicherlich nicht alles mit der Krankheit entschuldigen, aber du bist auch erkrankt an dieser Ich habe die Diagnose seit 8 Wochen und habe halt vorher 10 Monate alles so mitgemacht an Symptomen. Wir sagen nochmal, das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Genau. Und das ist sehr kompliziert, eine richtige Medikamentierung zu finden, bis man richtig eingestellt ist. Richtig. Und ich bin jetzt auch noch in der Einstellung, also noch ganz am Anfang. Nur als ich letzte Woche, die letzten Tage das gehört hatte, was dazu erst gesagt wurde, dachte ich, da sollte man vielleicht nochmal drüber reden, wie es wirklich ist. Also vor allem diese Äußerungen wie, ja, sie ist sehr faul und sie schläft viel und sie versteckt sich hinter ihrer Krankheit, fand ich ziemlich problematisch, weil ich glaube nicht, dass der Mann ansatzweise eine Ahnung davon hatte, wie das ist, wenn man selbst betroffen ist. Also er wirkte für mich sehr uninformiert. Also ich habe jetzt selber eine Beziehung und ich weiß auch, wie das, also beziehungsweise ich denke, ich kann mir vorstellen, wie das für meinen Freund sein muss, dass er das immer ertragen muss, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich den ganzen Tag müde bin. Ich stelle mir das wirklich unfassbar schwer vor. Nur habe ich das Glück, dass er sich mindestens genauso informiert wie ich. Also er liest die Bücher, er ist im Forum mit aktiv, er geht zu jedem Arztbesuch mit hin und versucht einfach ein ganz großes Verständnis dafür aufzubauen, wie es mir geht und versucht auch manchmal nachzuvollziehen, wie ich mich fühle. Wenn ich ihm das dann erkläre, dann ist er nicht gleich gereizt und unterstellt mir vor allen Dingen nicht, ich würde mich hinter der Krankheit verstecken. Ja. Und ich finde einfach, dass das ziemlich traurig ist, dass der Sebastian da so uninformiert schien. Also ja, wobei man vielleicht auch sagen kann, es kann ja auch sein, dass das zwei ganz verschiedene Themenbereiche sind. Einmal die Erkrankung der Frau und vielleicht aber auch so, wie die Frau ist. Und vielleicht hat die Frau wirklich Charakterzüge, die so unangenehm für ihn sind, dass er sie eben nicht mehr will. Obwohl, du hast recht, das verschwamm so ein bisschen durcheinander. Und da muss man natürlich dann aufpassen, dass man auch Menschen, die diese Erkrankung haben, dass man die nicht diskriminiert oder in eine Ecke stellt. Ja, vor allen Dingen das mit dem Schlafen und mit der Faulheit, das spricht ja eigentlich klar noch für die Unterfunktion und wird ja vielleicht sogar eher heißen, dass die Frau noch gar nicht richtig eingestellt ist. Wie sollen die das wissen, wenn die sich nicht informieren? Und das tat mir einfach nur leid, wie sie da verhandelt wurde. Du bist eine 23-jährige junge Frau, hast jetzt so eine Diagnose bekommen. Wie empfindest du diese Diagnose? Also es ist natürlich nicht toll, aber durch meinen Partner bin ich da eigentlich ziemlich optimistisch. Also wir kriegen das alles hin. Also natürlich, der Anfang ist schwer. Also momentan ist es ein Auf und Ab, gerade mit der Einstellung. Es ist mal schlechter, mal besser. Also an manchen Tagen schlafe ich den ganzen Tag. Ja. An anderen Tagen kann ich dann auch mal einen halben Tag auch wirklich was für die Uni machen muss. Also ich studiere auch oder mal arbeiten gehen, ohne die ganze Zeit zu denken, oh mein Gott, wie bleibst du jetzt wach? Ja. Und an anderen Tagen ist es einfach so schrecklich. Und da bin ich einfach froh, dass ich ihn habe und dass er dann nicht sagt, ach, jetzt komm noch mal und mach mal die Wohnung sauber, sondern dass er einfach sagt, Veronika, ich mach das. Ich danke dir für die Klarstellung. Schön, dass du nur durchgekommen bist und das hast sagen können. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Alles klar. Alles Gute, tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht, Volker Thake. Wir sind wieder da in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende. Bis Montag, bye bye, ciao.